Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Dieb in Nienburg festgenommen, neuer Subunternehmer für Stadtbus und zweites Heimspiel für VC Damen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knörich ist vor kurzem nach Brüssel gereist, um dort an Gesprächen mit mehreren EU-Kommissaren teilzunehmen. Beim Treffen standen insbesondere der öffentliche Personennahverkehr und die medizinische Versorgung im Mittelpunkt. Zum Schutz der Infrastruktur im ländlichen Raum ist es wichtig, dass solche Dienstleistungen weiterhin auf regionaler Ebene ausgeschrieben werden, hält Knörich fest. Der Stadtbus Nienburg bekommt einen neuen Subunternehmer. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner wurde frühzeitig einvernehmlich aufgehoben. Nach zuletzt mehrfachen Negativerlebnissen übernimmt nun ein Walsroder Busunternehmen die Subunternehmerleistungen. Geschäftsführer Thorsten Kaiser will den hohen Erwartungen gerecht werden. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt nach hinten schauen. Wir haben verstanden, dass es im jetzigen Betrieb nicht immer alles zur absoluten Zufriedenheit war. Das genau ist der Anspruch, den wir aber mitbringen, auch ein Stück weit professioneller zu arbeiten. Insoweit wird vor allen Dingen auch der Kontakt und die Schnittstelle zwischen uns und der Stadt Nienburg eine andere sein, als sie vielleicht bisher wahrgenommen worden ist. Nämlich deutlich intensiver, mit eigenem Personal und auch mit einem deutlich höheren Austausch, als das bisher so gelaufen ist. Der Nienburger Polizei gelang es in der Nacht zum Dienstag, einen Dieb zu verhaften. Der Mann hatte sich in das alten Pflegeheim in der Ferdner Landstraße eingeschlichen. Dort wurde er von der Nachtwache ertappt. Nach Entdecken und Ansprechen ergriff der Täter die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Flüchtige in Tatortnähe gestellt werden. Der 45-Jährige hatte keinen festen Wohnsitz und war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Sonntag steht für die erste Damenmannschaft des VC Nienburg die zweite Heimpartie der laufenden Spielzeit an. Zeitgleich ist es das sechste Saisonspiel in der dritten Volleyballliga. Zu Gast bei Trainer Thomas Plattner und Co. ist die SG Langenfeld. Es entscheidet die Tagesform, wer hat mehr größeren Willen, das Ding zu gewinnen. Aber das ist auf jeden Fall eine Mannschaft in unserer Kragenweite. Beginn der Partie ist Sonntag um 15 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.